der Suche, auf der Flucht vor dem zu spät. Später, später, später, wie das Uhrwerk weiter tickt. Neugier, Witz und Leben unter schwerer Faust zerdrückt. Die Zahnräder rädern und zermalmen und zermalen. Aber dein Bewusstsein unterschlägt dir deine Qualen. Kalte Hektik packt dein Leben turbomonoton und versteckt den Stillstand hinter spannungsstarkem Strom. Ich stehe zwischen den Stühlen und blicke auf ihre Tretmühlen, wie sie geräuschlos Seelen malen, zu Akten ordnen in Regalen. Konzert, zahlt dem Gondelfahrer, der dich bis zur Hölle fährt. Nicht diese Gedanken sand durch deinen hohlen Kopf, bis Geripp unsterblich auch an deine Tür anklopft. Kurze Zeit empfinden, wie die Flüsse ihren Sinn fließen in das Weltmeer ohne weiteren Gewinn. Vereinen sich mit anderen ganz ohne Schere rein. Und zu kurz mit allen Dingen ganz allein. Ich stehe zwischen den Stühlen und blicke auf ihre Tretmühlen wie.